NDR Info. Das Feature. Martin, 46. Christiane, 39. Tobias, 30. Elise, 19. Mirko, 24. Angelika, 38. Anne, 29. Hans, 39. Bettina, 47. Schönen guten Tag. Praxis für Seelencoaching und angewandte Lebenshilfe. Jung, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ich glaube, ich brauche einen Termin. Ja, sehr gerne. Worum geht es denn? Ich habe irgendwie was verloren. Die Menschen oder mich selbst. Ich weiß einfach nicht mehr, wer ich bin. Und ich fühle mich allein. Damit kennen wir uns aus. Keine Sorge. Kommen Sie gerne vorbei. Morgen um 15 Uhr? Privat- oder Kassenpatient? Neu.de, Flirten.de, Bumble, Platinet, Minder. Warenhausliebe. Da kommt noch was Besseres. Feature von Elise Lanczyk. Ah, hallo. Ja, kommen Sie bitte rein. Setzen Sie sich, Frau. Ja. Hallo. Ich kenne Sie doch irgendwo her. Aus dem Fernsehen? Nein? Ah, ich weiß, vom Theater. Ja, Sie haben doch diese Rolle gespielt in... Nee, warten Sie. Ich komme noch drauf. Nehmen Sie doch bitte diese riesige Brille ab. Ich kann sie gar nicht erkennen. Oh, Sie sehen blass aus. Wollen Sie ein Glas Wasser? Ja, was bringt Sie zu mir? Also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Vielleicht gehe ich besser. Bleiben Sie. Setzen Sie sich. Was beschäftigt Sie? Zu viel Ruhm? Aufmerksamkeit? Werden Sie ständig verfolgt, gestalkt? Ja, das ist sehr anstrengend. Kann ich mir vorstellen, das passiert vielen Promis. Nein, also ganz so ist es nicht. Ja. Klar, die Menschen suchen mich, aber die verwechseln mich ständig mit jemand anderem. Und viele sehen mich gar nicht. Die schauen einfach durch mich durch. Vielleicht haben die auch eine ganz andere Vorstellung von mir. Wissen Sie, ich fühle mich wie eine in mir selbst ertrunkene Erinnerung. Aha. Ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber kennen Sie das nicht, wenn Sie gar nicht mehr sicher sind, ob Sie überhaupt noch existieren? Ja, ich glaube jedenfalls nicht, dass Sie es nicht mehr gibt. Ich sehe Sie ja, Sie sitzen mir schließlich gegenüber. Aber haben Sie schon mal mit Freunden über Ihr Problem gesprochen? Was sagen die denn? Ja, also ich war neulich mit meinem Freund dem Tod unterwegs, ja. Kneipentour. Der meinte nur, ich solle aufhören zu jammern und mir keine Sorgen machen, es würde mich sowieso immer geben. Der stellt sich einfach nie solche Fragen. Und dafür beneide ich ihn auch irgendwie. Zieht einfach los und macht seinen Job. Ich glaube, der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Und dann habe ich da neulich so einen anderen, naja, sagen wir eher alten Bekannten getroffen, den Hass, ja. Der ist so richtig aufgeblüht in letzter Zeit. Feiert sich permanent selbst. Verstehe. Das sind ja wirklich interessante Freunde. Aber erzählen Sie doch mal, woher kommt denn Ihre Krise? Wissen Sie, heute sitze ich bei Ihnen als Mensch, ja? Also als Frau. Aber ich bin eigentlich auch eine Fähigkeit, eine Aktivität, ein ja, Machtinstrument, aber vor allem bin ich ein Gefühl. Ja, und da geht mein Problem eigentlich schon los. Ich bin alles und damit bin ich nichts. Furchtbar, oder? Und viel interessanter als meine Freunde sind meine Feinde. Der Zwang zum Beispiel. Der hat auch viele Gesichter. Wenn es um Menschen geht, verwandelt er sich in Konvention, gesellschaftlichen Druck, Gesetze, Herkunft, Moral oder Erwartungen. Wahnsinnig anstrengend. Und der zweite Feind ist eine Feindin. Ja, früher sogar mal meine beste Freundin. Die Freiheit. Wir haben uns gefeiert, uns vermisst, wenn wir nicht zusammen waren, uns gegenseitig überhaupt erst ermöglicht. Sie wissen, Sie können hier völlig anonym bleiben. Ich habe ja Schweigepflicht. Also, bitte sagen Sie mir doch, wer Sie sind. Ja, ich muss das wissen, wenn ich Ihnen helfen soll. Ich bin die Liebe. Ja, Willkommen bei mir in der Praxis, Frau oder Fräulein? Naja, egal, ich will versuchen, Ihnen zu helfen und wissen Sie was? Ich zeichne fast alle meine Patientengespräche auf, für private Studien sozusagen. Und mir ist aufgefallen, es geht immer irgendwann auch um Sie, um die Liebe. Egal ob mit 15 oder 87. Wirklich? Ja, hören Sie. Tom, 35 Jahre. Ich hatte irgendwann im Verlauf von so 4, 5, 6 Wochen hatte ich auf jeden Fall eine relativ hohe Date-Dichte dann erreicht. Also in einer Woche hatte ich irgendwann mal auf jeden Fall 4 oder 5 Frauen getroffen. Gitte, 87 Jahre. Ich finde wirklich, Liebe ist Arbeit. Alles, was dazugehört. Gutes und auch das Schwierige und auch manchmal das Schlechte. Elisa, 15 Jahre. Richtig verliebt. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal so gespürt habe. Monty, 49 Jahre. Ich sehe ganz viele Leute, die in Beziehungen sind und bei denen wohl so mancherlei läuft, aber bestimmt keine Liebe. Die kenne ich. Die kenne ich alle. Na, großartig. Aber eine Frage, bevor wir anfangen. Sie haben von der Freiheit erzählt. Wodurch ist sie denn zu ihrer Feindin geworden? Also um das gleich mal klarzustellen, die Freiheit. Also ich meine die in der westlichen Welt, ich glaube, die ist einfach größenwahnsinnig geworden. Ja, diese endlosen Wahloptionen, diese unzähligen Möglichkeiten. Die Menschen fühlen sich in ihrem Leben wie in einem gigantischen Supermarkt. Völlig überfordert. Ja, ständig müssen sie entscheiden, die beste Grundschule, die richtige Ausbildung, der passende Job, der schönste Ort zum Leben, die richtige Sorte Olivenöl. Ja, und dann eben auch der perfekte Partner. Und scheitern sie, fühlen sie sich schuldig. Haben sie eben die falsche Entscheidung getroffen. Das klingt düster. Aber dafür leben wir schließlich in einer relativ freien Gesellschaft. Eigentlich ja ein Grund zur Freude, oder? Ja, schon. Aber wer bringt einem eigentlich die richtigen Entscheidungen bei? Ist doch immer Trial and Error. Tom, verloren im Überangebot. Ich glaube, ich habe nicht 20, aber so 18, 19 in der Zeit getroffen. Also irgendwann gab es so eine gewisse Frequenz. Und wenn ich das jetzt im Rückblick so versuche, auch mal Revue passieren zu lassen, dann sind das einige Gesichter, aber nicht alle. Ich tue mich schwer damit, die zusammenzubekommen. Vorangestellt war eigentlich dieser grundsätzliche Gedanke, dass ich das ein bisschen zielstrebiger angehen muss, dass ich vielleicht mal wirklich ein bisschen Willen investieren muss, um das, wie gesagt, nicht nur mir widerfahren zu lassen, sondern um mal wirklich auch so gestalten zu können, so eine Beziehungsanbahnung. Ich bin jetzt schon 35 Jahre alt. Also dafür, dass ich eigentlich schon so lange Vater sein möchte und nur die entsprechende Beziehung dazu gefehlt hat, bin ich spät dran und das wollte ich dann mal umsetzen. Da, hören Sie das? Spät dran, mit 35, als Mann. Die Leute stehen dermaßen unter Leistungsdruck. Hier geht's überhaupt nicht mehr um mich. Doch, natürlich. Jetzt lassen Sie den armen Mann doch mal ausreden. Und der Vorsatz, der sich dann mir geformt hat, der ist jetzt im Rückblick fast ein bisschen übermütig gewesen. Aber der war, da habe ich mich unter Druck gesetzt mit, find eine Frau endlich mal und sieh zu, dass du Papa wirst. Innerhalb eines Jahres. Dass ich da digital dann so den Weg gewählt habe, war eher ein Ergebnis von einem viel zu langen Winter. Das war nicht Teil des Plans. Das war so ein bisschen aus so einem Winterschlafmodus heraus. Da hat der Himmel sich dann so langsam geöffnet und es war aber noch zu kalt und frostig, um jetzt anzufangen, draußen rumzuhüpfen durch die Straßen und auf die Bikes zu gehen. Und dann war das so ein bequemer erster Schritt, das so aufzunehmen, die Suche, ohne sich großartig tummeln zu müssen. Tinder, auf Deutsch Zunder, ist eine kommerzielle Dating-App. Sie schlägt dem Nutzer Bilder von Singles aus der Umgebung vor. Wischt er oder sie das vorgeschlagene Gesicht nach links, verschwindet es. Ein Wisch nach rechts bedeutet Interesse. Finden sich zwei Singles gegenseitig attraktiv, meldet Tinder ein Match. Und das Flirten per Chat kann beginnen. Tinder hat Ähnlichkeiten zur anderen Plattform. Aber ist, indem man sich da vornehmlich visuell präsentiert, Ich habe ein Bild genommen, wo man ein ganz, ganz weites Panorama von der Landschaft sieht und ich so am Rande davor, das ist so ein Blick die Alpen hinab und wo ich so am Rande in so einem Fensterrahmen sitze, die Bergsonne scheint auf mich herauf und ich lache. Lachen hat sich dann, habe ich dann auch gelernt, das ist ein ganz guter Trick, sich selber halt nicht so allzu klar zu zeigen, wenn die Augen nicht so ganz weit geöffnet sind, weil man nicht so einen nüchternen Gesichtsausdruck hat. Guck mal, der ist doch ganz nett. Oh nee, der geht gar nicht. Hast du die Porno-Sonnenbrille gesehen? Oh, aber der ist doch cool. Boah, ey, hier der Klassiker, ne? Foto mit Auto, Foto beim Snowboarden, Foto mit Hund, Foto vor der Golden Gate Bridge. Oh, langweilig. Alle machen dasselbe. Obwohl, ey, wie findest du denn den? Der lacht doch ganz süß. Och, ja. Es wird in erster Linie visuell getriggert. Und das, was einem wahrhaftig dann gegenübersteht, fällt in der Regel 20-30% von dem ab, was einem da so online dargeboten wird. Bei den allerersten Malen, wo man sich da umtut, tut jemand auf und sieht den und meint, das ist er. Das ist er. Das ist der besondere Mensch. Und schreibt den ganz gerichtet an mit voller Aufrichtigkeit und mit mühevoller Aufwartung. Und muss dann ziemlich schnell lernen, dass eine Nachricht bisweilen gar nicht kommt oder lapidar zurückkommt, so als ob man wirklich einer von ganz vielen wäre. Und das muss man mittlerweile irgendwie so annehmen und hinnehmen, dass so sehr man sich müht, da ein aufrichtiger, origineller Sender zu sein, dass das Rücksignal doch eher spärlich selten kommt. Carina, 25. Sweetheart, 32. Doreen, 39. Meine Wahrnehmung war schon, dass ich immer besser werde im Anknüpfen, im Auftun. Das beste Wort ist wahrscheinlich im Aufschließen. Luna, 20. Meryl, 35. Cosma, 27. Ich hatte da online so Gesprächsanknüpfungen teilweise mit 7, 8 Frauen gleichzeitig. Ich kann mich erinnern an eine, mit der habe ich mir wirklich einen sehr herzlichen Austausch gehabt. Meine Aufmerksamkeit hat in dem Moment, wo ich mich dann getroffen hatte und das hoffnungsvoll war, hat das abrupt dann nachgelassen. Juana, 19. Keep playing. Keep playing. Keep playing. Es gab 3, 4 Dates, wo ich eigentlich dachte, das hat jetzt Aufmerksamkeit verdient. Dem sollte man nachgehen. Aber bei diesen 3, 4 Dates, die sind leider Opfer von Folgedates geworden, wo ich mich einen Tag oder 2 Tage später mit jemand anders getroffen hatte. Das ist wirklich kanalisierter, habe ich da quasi geopfert, dem Fluss der Dates. Neu.de, flirten.de, Bumble, Platine, Minder, Double. Abstumpfen tut man in dem Moment, wo man merkt, dass man eine Zurückweisung, die man erfährt, gar nicht mehr schwer nimmt, sondern quasi als Antrieb nimmt, beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein oder überhaupt einfach weiterzumachen, dem weiter nachzugehen. Wenn dieser sportliche Aspekt sich bei dem Ganzen einstellt, einfach weil man das nicht hinnehmen möchte, dass man verprellt wurde. Dating, Café, Grindr, Parche, YouTube, Two, Occupy, Sust, Badoo, Tinder, Remscout 24. Der Moment, wo mich meine jetzige Freundin angeschrieben hatte, war einer, wo ich auch so kurz vor dem Absprung war, wo ich das Ganze regelrecht auch angefangen habe, ein bisschen zu verteufeln, weil es einen Sog hatte, der fast ein bisschen Suchtcharakter dem innewohnte und das angefangen hat, auch zu einem enormen Zeit- und Aufmerksamkeitsdieb zu werden. Welches Modell darf es denn sein, Kandidatin 1, die dich mit dem Gummiband abschleppt und die nachgebaute Zöpfe furchtbar zum Lachen findet? Oder Kandidatin 2, die dir gehörig den Kopf wäscht und selbst nach einem Servus einen zweiten Versuch wagt? Oder Kandidatin 3, die ohne Ecken und Kanten auf Form setzt und dich voll unter den Walkman bringen würde? Jetzt musst du dich entscheiden. Und das hat sich im Gespräch als so besonders erwiesen, dass ich da von anderen Sachen abgelassen habe. Und wir haben uns dann in Kreuzberg getroffen und einen Abend verbracht, mit viel Rumgelaufe, Rumgehoppe, mal da rein, ein Mokka, da ein Kopierladen. Weil wir kein Geld mehr hatten, haben wir mein Geld dann kopiert, damit wir dann mehr Geld hatten. Und so kleine Sachen. Und am Ende der Nacht hat sie sich zu mir eingeladen und war auch sehr willkommen. Ich finde das immer noch alles irgendwie mutig von mir. Ich fand's enorm lehrreich. Das war eine totale Verdichtung von Erfahrungen. Da waren viele Begegnungen und Erfahrungen dabei, die man bestimmt in einem organischeren Tempo alle bewusster machen könnte. Aber es hatte eine Intensität, die ich irgendwie nicht missen möchte. Tinder Dada. Coffee Lover, Cool Cat, Experimental Radiation Supervisor, Drama, Politics, Kids, From New Zealand, From Italy, From Berlin, From Hamburg. I don't like vegan. I don't like smokers. I don't. Ich suche nichts. Ich will nur Spaß. So hätte ich das gerne, dass du das weißt. Ansonsten mach bitte weiter und so weiter und immer wieder weiter. Und dann vielleicht sehen wir uns wieder? Beim Reigen im großen Warenhaus der Möglichkeiten? Wenn ich dir mit gespitzten Lippen einen einsamen Kuss in eines deiner vielen Gesichter drücke? Genau das meine ich. Was? Das mit dem Warenhaus? Ja, genau, dieser Menschenkonsum, das erinnert mich an eine Essbrechsucht, ja? So viele potenzielle Partner in sich hineinstopfen wie irgendwie möglich und irgendjemand wird dann schon dabei sein und dann wird alles wieder ausgespuckt. So, jetzt beruhigen Sie sich wieder. Aber die Leute, die schauen sich nur ein Foto an. Ja, da gibt's keinen Geruch, keine Bewegung, keine Aura, keine Mimik. Es wird nur noch gewischt und zack, weg. Es dauert nicht mal eine Sekunde. Und dann diese Sprache, ja, man investiert Gefühle oder rechnet sich das Date mit der Frau, hat die einen Mehrwert für mich? Reine Betriebswirtschaft. Ja, und dann stürzen sie sich in ein unverbindliches Provisorium nach dem anderen und wundern sich, wenn es mit der großen Liebe nicht klappt. Aber ich sag Ihnen was, ja, wenn ich zum Konsumartikel verkomme, den man einfach so umtauschen kann wie ein paar Turnschuhe, dann bleibe ich zu Hause und alle anderen können mich mal kreuzweise. So, jetzt machen Sie mal einen Punkt, ja? Sie reden schließlich von der gesamten Menschheit. Und für die sind immer noch Sie zuständig. Ja, das ist ja Arbeitsverweigerung. Wieso? Gibt doch auch noch die Liebe zur Musik, ja, zum Haustier, zum Detail. Ich habe schon noch genug andere Arbeitsfelder. Sie sind ja wirklich von gestern. Hinter digitalen Profilen stecken doch auch echte Menschen. Mit Gefühlen und Zweifeln. Mit Geruchssinn und einer Aura. Also analoge, echte Lebewesen. Den meisten ist ihr Dilemma durchaus bewusst, also, dass sie sich übers Internet kennengelernt haben. Es ist ihnen sogar peinlich, sich als Suchende zu outen. Single sein ist doch ein beneidenswerter Zustand, oder? Das wird einem jedenfalls immer eingetrichtert. Die große Freiheit. Sehen wir es doch mal positiv. Virtuelle Begegnungen im Netz können genauso intensiv sein und im besten Fall nicht anders, als hätte man sich in der realen Welt kennengelernt. Immerhin lernt sich heute fast jedes dritte Paar im Internet kennen. Und übrigens, professionelle Verkuppler, also Fernsehshows und Tanzpartys für Singles und Kontaktanzeigen, gibt's schon ewig. Ja, aber Mann, früher, da haben die Menschen noch auf mich geschworen, mich besungen, mich hochleben lassen als einzige wahre Kraft in dieser Welt. Ich war das Einzigartige, das Besondere, das Lebensziel. Heute wird der Körper doch als erotisches Kapital inszeniert, wie bei einem Preisvergleich im Kaufhaus oder im Katalog. Der Mensch wird nach seinem Tauschwert eingeordnet. Diese Beliebigkeit, ja, das Austauschbare, das vergiftet mich. Ich lebe von der Exklusivität, der klaren Entscheidung für mich. Freiheit ist Beliebigkeit und Beliebigkeit ist mein Tod. I love me and I love you. Vor 100 Jahren habe ich noch eine ganz andere Rolle gespielt und das wissen Sie ganz genau. Aha, Sie meinen Vernunft-Ehen, um den elterlichen Hof oder die Dynastie zu erhalten? Ja, Zweckbündnisse zwischen Männern und Frauen und die Liebe, die stellt sich schon ein? Ja, ich möchte Ihnen mal Gitte vorstellen. Die ist 87 und hat einschlägige Erfahrungen. Ich glaube nicht, dass man heute glücklicher ist. Ich denke, das hält sich die Waage. Gitte, oder? Liebe heißt aushalten können. Es gab früher Unglückliche und heute Unglückliche. Manche Bindungen, die am Anfang nicht so schienen, sind auf einmal tolle Bindungen geworden. Da waren andere Werte da. Es bindet ja nicht nur Liebe, Sex und was da alles dazugehört, sondern auch andere Gemeinsamkeiten, auch auf ein Ziel gemeinsam zugehen, was schwer zu erreichen ist. Der erste Moment, ja, er stand da, besuchte seine Schwester und ich sah ihn. Und ja, es war ein junger Mann, der da stand und dem er erstmal nichts sagte. Und alles andere hat sich dann erst langsam entwickelt. Da sehen Sie, es gab viel weniger Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Es gab noch kein Internet. Und trotzdem haben die Leute jemanden gefunden. Ja, ja. Heutzutage macht man den Partner doch nur zum Erfüllungsgehilfen seiner Träume. Früher, da hat man wohl keine Träume auf den anderen projiziert. Ja, da haben sie wohl zu wenig Proust gelesen. Also, ihr Pessimismus geht mir langsam auf die Nerven. Hören Sie mal, was ist denn das für ein Ton jetzt hier? Na, wirklich, also, ich werde aus Ihnen nicht schlau. Aber jetzt beruhigen wir uns beide erstmal wieder. Frau Jung, machen Sie uns mal 2 Armagnac, bitte, ja? Aber gerne. Doppelt. Für mich war er nicht schön. Ja, er war ein bisschen rundlich. Das ist ein typisch Mädchen damals gewesen. Ich wollte ihn eigentlich nicht. Aber er bekam ein Zimmer bei uns im Heim. Ich wohnte auch im Heim. Und so viele junge Männer hatten wir nicht. Wir hatten mehr junge Frauen. Und er war begehrt. Das merkte ich recht schnell. Und sein Zimmer wurde von den jungen Mädchen, die da waren, geputzt und aufgeräumt, was ich schockierend fand. Aber als die sich so um ihn bemüht haben, habe ich ihn mir genauer angesehen. Und da fand ich ihn eigentlich ganz attraktiv, ja. Aber inzwischen hatte ich immer Nein gesagt. Er war dann ein bisschen zurückgezogener. Wir hatten keine Verabredung mehr. Und da gucke ich aus dem Fenster und er geht unten vorbei. Und da habe ich gedacht, ach, der könnte dich eigentlich mal wieder ansprechen. Und da habe ich mein Staubtuch runterfallen lassen. Und das hob er höflicherweise auf und sagt, ach, das hole ich mir dann. Nein, nein, er kommt hoch und er bringt das. Und da gab es dann auch eine weitere Verabredung. Und von da an waren wir eigentlich zusammen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Wenn ich mir was wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Ich hatte ein Zimmer in dem Heim und da hatte ich so eine kleine Kochplatte, wo Drähte glühen. Und das war unsere Beleuchtung. Die glühte dann und es war eine sehr schummrige, intime Stimmung. Und da, ja, da gab es einen Kuss. Sogar mit ein bisschen Berührung, aber noch nicht mehr. Aber das dauerte dann nicht mehr sehr lange. Dann wurden wir doch intim und ja, und dann war auch beschlossen, dass wir zusammenbleiben. Also das war eigentlich dann klar. Gleich Liebe würde ich nicht sagen, aber verliebt schon. Wenn ich mir was wünschen würde, möchte ich etwas glücklich sein. Ja, und dann haben wir uns ganz schnell verlobt, Ostern, und zum Entsetzen meiner Eltern Pfingsten schon geheiratet. Wenn ich gar so glücklich wäre, hätte ich kein Heimweh nach dem traurig sein. Also wir hatten viel Stress miteinander. Ich hatte die Kinder, hab voll gearbeitet und man bekam damals nur 6 Wochen nach der Entbindung frei. Wir hatten Geldsorgen und dann waren wir gleich 4. Es war auch schwierig, uns aufeinander abzustimmen, charakterlich. Der Günther war ein langsamer, gründlicher und ich war eine sehr schnelle. Und Entschlüsse gingen bei mir immer schnell und bei ihm nicht. Wir haben uns dann, wie man so sagt, zusammenraufen müssen. Da wir uns aber liebten, gab es immer gleich wieder eine Versöhnung. Aber es flogen manchmal die Fetzen. Ich hatte immer das Gefühl, eine sehr geliebte Frau zu sein. Er war einer, der mich eigentlich auf Händen getragen hat, ohne dass er mir alle Arbeit abgenommen hat. Aber ich habe immer gespürt, dass ich wichtig für ihn bin, dass er mich liebt und dass er mich nicht entbehren möchte. Möchte und könnte. Ja, es hat also dann doch einen tiefen Einschnitt gegeben. Und zwar, wann war denn das? Das liegt jetzt zurück, ungefähr 16, 17 Jahre. Sicher, ja. Aber mein Vertrauen zu ihm war grenzenlos. Dann hatte er eine Kur bekommen und da hatte er eine Ärztin kennengelernt. Und die brachte er auch mal mit. Die wollte mich kennenlernen und sie wurde, wie sie sagte, meine beste Freundin. Wir haben uns sehr gut verstanden. Sie war sehr musikalisch. Günther war hochmusikalisch, schon vom Kreuzchor her und hat Instrumente gespielt und vor allen Dingen Geige. Und sie spielte Klavier und die beiden haben zusammen gespielt, Musik gemacht, was sie verbunden hat, was ich akzeptiert habe. Ich war der Zuhörer und ich fand es gut, dass ich die, die ich liebe, beide habe ich geliebt, gut verstehen. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass da was sich was entwickeln könnte. Und dann bekam er Krebs und war im Krankenhaus und sie war Oberärztin, eine schöne, kluge Frau. Und also ging er nach Leipzig. Ja, und dann war er weg und sagte, er kommt Weihnachten nicht nach Hause. Und da habe ich gesagt, dann komme ich zu dir. Und das wollte er nicht. Nein, und die Behandlung, und dann geht es ihm nicht gut, und das will er nicht. Und meine beiden Kinder, die wussten das eher als ich. Die hatten es gemerkt, ich nicht. Und da sagt Thomas, weißt du was, ich fahre mal nach Leipzig, ich besuche Vater. Und da habe ich gesagt, oh schön, da komme ich mit. Mit dir zusammen schaffe ich das. Und dann hat er gesagt, nein Mutti, ich fahre alleine. Lass mich mal machen. Und da sieht er ihn aussteigen aus dem Auto mit dieser Renate. Als in meinem Kopf die Tage begannen zueinander zu laufen. Einander in die Arme wie Geschwister, die sich lange nicht gesehen haben. Sie dann untrennbar wurden, verklumpten, verhärteten zu unteilbaren Vereinheitlichungen. Begann ich die Zeit zu sehen, die mir fehlte für alles. Für dich. Vor allem für dich. Weil wir uns in allem drehten wie Derwische, wild und tranceartig. Und all mein Bitten um ein Anhalten, dieses Fortlaufen war unendlich vergeblich. Und dann hat er klipp und klar gesagt, Vati kommt nicht mehr zurück. Und ich habe immer noch gedacht, die Krankheit. Und sagt er, nein, der ist bei dieser Renate. Und ich habe nichts gesagt, nicht geweint. Ich war völlig verstummt. Es war, als wenn mir einer, als wenn ich zerteilt werde. Weil ich hatte nicht eine blasse Ahnung. Das hat mich getroffen wie ein Blitzschlag. Aber ich hab nichts gesagt. Ich habe nicht gesprochen, was selten ist. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will alleine bleiben und bitte geht nach Hause, ich will drüber nachdenken können. Und ich wirkte gefasst, aber vollkommen verstummt. Wut hatte ich nicht, aber Unverständnis und Trauer, ja. Aber richtig Wut, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Fällt mir jetzt erst auf. Ich habe nicht angerufen, aber er rief dauernd an. Und er sagte, aber ich will wieder zu dir. Da habe ich gesagt, du hör mal. Willst du hin und her? Das geht gar nicht. Und er hat mir gesagt, er hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Ohne mich geht es nicht, da ist die Liebe. Und das andere war alles Mögliche. Aber nicht diese Liebe, die man für den Rest des Lebens behalten will. Das war es nicht sicher, auch Sex oder alles solche Sachen. Das hat er nicht so gesagt, aber das war mir schon klar. Und nun kam er wieder und das war so, als wenn er, ich bin wieder da und ich bin bei dir. Zu Hause schön, aber erst mal bei dir. Die Liebe war mal ein bisschen zurückgetreten. Dass er mir das angetan hat, hinterlässt Spuren. Da, sehen Sie? Und heute trennt man sich, bevor man überhaupt mit dem Lieben angefangen hat. Solche langen Beziehungen gibt's auch heute noch. Die Zahl der Eheschließungen steigt übrigens wieder an. Aber mal ernsthaft, ist es bei einem so einschneidenden Erlebnis nicht auch legitim, sich zu trennen? Muss die Beziehung so einen Verrat aushalten? Es ist schwer zu sagen. Ja, aber es stimmt. Beziehung ist schon auch Arbeit. Es ist halt die ständige Veränderung. Und manchmal erkennt man mich kaum noch und muss mich wiederentdecken. Aha. Die Liebe verhüllt von so einer Art Burka, ja? Nee, ne? Mein Gott, Sie sind konservativ. Jetzt gehen Sie mit der Zeit, finden Sie neue Wege. Wir leben nicht mehr im viktorianischen Zeitalter. Also Moment mal, ich kenne einige, die das inzwischen wieder ganz gut fänden, nachdem sie 3 oder 4 gescheiterte Ehen hinter sich haben. Ja, und Sie erzählen mir ernsthaft, Sie seien Romantikerin? Das glaube ich jetzt nicht. Er ist Mittag gestorben und ich habe ihn erst abends nach 9 abholen lassen. Ich habe mich zu ihm gelegt, ich habe die Hand gehalten, gespürt, wie sie langsam kühler wurde. und so. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Seltsamerweise überhaupt nicht an das Schlechte, was da ja auch war, sondern eigentlich nur die guten Momente rausgeholt. So ein bisschen flirten, das hätte ich ihm schon zugestanden. Ich war treu, absolut. Wir waren 54 Jahre verheiratet. Wenn man nicht tolerieren kann, wie der andere ist, dann hat man falschen oder man ist selber falsch gepolt. Also das geht nicht. Das gibt keine vollkommene Übereinstimmung. Das kann es nicht geben, weil es sind zwei Menschen, die haben schon ein Stück Leben hinter sich, das sie geformt hat, und da sind sie auf einem Weg. Die können einiges umstellen, das geht schon. Aber so grundlegend ummodeln, sollte man weder versuchen noch sich wünschen. Und dann verliert man den, den man ja schließlich liebt. Also ich finde wirklich, Liebe ist Arbeit. Alles, was dazugehört. Gutes und auch das Schwierige und auch manchmal das Schlechte. Fakt ist doch, die meisten haben ein falsches Bild von mir. Ja, die gehen davon aus, dass ich das pure Glück bin, die Freude, unendlicher Spaß. Heute muss jeder ständig Spaß haben. Da kann ich nur enttäuschen. Weniger als die Hälfte der modernen Beziehungen hält länger als 5 Jahre. Die Leute haben halt gute Gründe, sich zu trennen. Warum muss man immer alles aushalten, durchhalten, sich quälen? Manche Menschen passen einfach nicht zusammen, also Liebe hin oder her. Also nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Ja klar, ist ja auch gar kein Problem. Steht ja gleich an der nächsten Ecke neuer Kandidat. Die unbegrenzten Möglichkeiten. Willst du ewig Single sein? Ich liebe Zukunft, mein Leben. Sondern den hier Richtigen. Fängt es an. Versuch's doch mal. Der Richtige fehlt noch. Hier begegnet dann dir. Kriegst du ganz viele Partnervorschläge. Für Akademiker und Singles mit Niveau. Reden. Irgendwann haben wir dann mal telefoniert. Alle 11 Minuten. Ausgehen. Du bist nicht perfekt. Nicht heute Abend. Es war aber genau super. Das mag jemand an dir. Monty, 49 Jahre alt. Liebe wird oft überbewertet. Die Liebe, dieses klassische Ding, dass man einen Menschen hat und den liebt man und von dem wird man auch geliebt, diese Einheit, dieses volle ganze Paket, darüber verfüge ich nicht. Welche Rolle spielt es? Eine Sache, die man nicht hat, darf man ja keine zu große Rolle spielen lassen, sonst geht man unter. Das ist eine dieser Wunschvorstellungen, wo man im Zweifelsfall auch ohne zurechtkommen muss im Leben. Ich bin Ende 40, das sagt man nicht gerne. Wenn ich die Zeiten zusammenrechne, in denen es wirklich eine Beziehung gab und jetzt nicht nur so eine Affäre, dann komme ich nur, ich will es nicht genau sagen, komme ich auf wenige Jahre. Es ist nicht viel und es ist nicht lange gewesen. Und es war auch immer sehr schwierig und sehr kompliziert. In Selbstgesprächen denke ich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht geliebt, dann merkte ich das immer daran, dass der andere sich nicht freut, wenn ich komme. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich das Banalste vom Banalen. Das ist eigentlich das Billigste und Mindeste. Und wenn das nicht stattfindet, ja, dann dürfen wir, glaube ich, von diesem Begriff nicht reden. Ich hatte halt Beziehungen oder hatte die Versuche, Beziehungen aufzubauen, wie wir das manchmal so haben im Leben. Und habe dann an diesem Punkt gemerkt, dass es überhaupt keinen Zweck hat. Hören Sie, sich freuen, wenn man den anderen sieht. Es ist so simpel und so wahr. Freut mich, dass Ihre Laune sich bessert. Und das ausgerechnet bei einem, der die Liebe nicht gefunden hat. Aber wo wir gerade dabei sind, was glauben Sie denn, was Sie sonst noch so ausmacht? Sie meinen jetzt außerhalb des üblichen Schmetterlinge im Bauch Verliebtheit Gedöns? Ja. Warten Sie. Erleben. Ah. Die Leute erleben etwas zusammen und können sich daran noch ewig erinnern. Aber das Wichtigste ist, sie schauen in einen Spiegel und werden reflektiert. Und dafür sind sie dem anderen zutiefst dankbar und fühlen Liebe. Ich bin beeindruckt. Ich bin ja nicht deswegen solo, weil das irgendwie zufällig so ist und so. Ich will zum Beispiel alleine wohnen. Ich hatte auch Partner, die dann irgendwann angefangen haben zu stänkern. Sag ich, wieso, was ist denn das Problem? Wir fahren 3 Stationen mit der U-Bahn. Wir wohnen beide in derselben wunderschönen Stadt. Wir können beieinander auch bleiben, wenn wir mal möchten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, es kann ja ganz profane Gründe haben, dass man sich mal voneinander zurückziehen will. Wenn ich zum Beispiel erkältet bin, mache ich so ekelhafte Geräusche, ich will die selber nicht hören. Wir kennen das ja alle. Dann machten manche dann so zickige Sachen und wollten mich dann so unter Druck setzen. Und dann habe ich überlegt, ist das denn Liebe? Nein, ganz gewiss nicht. Jetzt komme ich mir zwar schon wieder so finster vor, aber was rede ich denn? Ich sehe das ja dauernd. Ich sehe ganz viele Leute, die in Beziehungen sind und bei denen wohl so mancherlei läuft, aber bestimmt keine Liebe. Es ist ein Deal, der so gemacht wird. Wir müssen ja alle so unsere Deals machen mit uns und mit der Welt und mit dem Leben. Und sowas ist es auch. Also mein Gott, ja, ich liebe diesen Menschen zwar nicht und er geht mir fürchterlich auf den Sack, aber ihm gehört der Friseurladen. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber so, dass ich mich manchmal frage, was hält die beiden wohl zusammen? Mein Vater machte das alles, obwohl er das überhaupt nicht wollte, weil die Gesellschaft um ihn herum es auch machte. Ei Hans, ei du musst doch eine Frau han, ei du musst doch heirore. Das hatte mit Liebe definitiv überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts, aber es wurde gemacht. Und dann guckte ich über die Straße und zum Nachbarhaus und dahin und dorthin und dachte, es ist vielleicht bei uns noch ein bisschen schlimmer, aber es ist bestimmt nichts Besonderes. Es wird ganz oft so gemacht. Sehen Sie, die meisten Paare bleiben doch nur zusammen, weil sie einfach zu feige sind, sich zu trennen. Ja, ich hab's ja verstanden. Können wir weiterhören? Ich fand's gerade ganz spannend. Die Entwicklung war, dass ich als schwules Kind aus dem Dorf im Süden, ich war vollkommen abgekoppelt davon. Wir reden von der Zeit vor 1985. Ich muss das ganz kurz einwerfen. Zwischen 1945 und 1985 hat sich diesbezüglich in der deutschen Bundesrepublik nichts verändert. Es hat sich nichts entwickelt. Die Homosexualität war eine vollkommen exotische, gruselige Abseitigkeit, über die dann Didi Hallervorden Witze machte und später dann Harald Schmidt. Aber letztlich, es war grotesk und man wollte das nicht so genau wissen. Und es gab natürlich Subkulturen, es gab in der Stadt so Kneipen, da musste man klingeln, da ging so ein Fensterchen auf, dann musste man ein Losungswort sagen, wie lass mich rein, du Arschloch, und dann wurde man reingelassen. Aber auf dem Land, in der weiten Fläche, war man als Homosexueller völlig isoliert. Und weil wir in unserer Familie über Sexualität nie geredet haben, es war ein völliges Tabuthema, das wurde dämonisiert, konnte ich mich im Gegenzug als schwules Kind so entwickeln. Und als meine Mutter dann merkte, dass ich mich wunderte, dass Burt Lancaster und Kirk Douglas sich am Ende nicht küssen, war natürlich alles zu spät. Und man konnte damals das Gefühl haben, du bist der einzige Schwule auf der ganzen Welt. Es gibt noch 3, 4 andere, aber das sind Transvestiten und die sind kriminell. Und diese Bilder, die man natürlich manchmal so sah. Ab dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal nach Saarbrücken fuhr, nicht etwa deswegen, sondern ich ging da donnerstags hin und habe zum ersten Mal diese Leute gesehen und war ganz aufgeregt und sagte so, nächsten Donnerstag kommst du wieder. Als ich am nächsten Donnerstag wiederkam, war der große Spiegelartikel erschienen, über diese neue Seuche der Schwulenkrebs ist ausgebrochen. Und die ganze Schwulengruppe schrumpfte in sich zusammen in Todesangst und Verkrampfung. Und mein Coming Out hat sich wieder verzögert, weil ich genau zu dem Zeitpunkt da eingetroffen war. Es ist ganz schwer, über dieses Thema etwas anderes zu sagen als Sülze und nicht sofort verdächtig zu werden, dass man ein völliger Nihilist sei. Die Liebe findet bei mir ganz massiv in den schönen Künsten statt, die für mich unglaublich wichtig sind, vor allem die Musik, wenn sie sehr, sehr gut ist, auch die Literatur, aber die Musik ist natürlich das Größte. Da wird dann ja von Liebe gesungen. Da sind dann solche Lieder wie ich, irgendein Beispiel, I Won't Send Roses aus dem Musical Mac and Mabel. Ich kann diese Aufnahme nicht hören, ohne dass mir die Tränen, jetzt laufen sie schon, wo ich nur davon rede. Es ist so unfassbar, was mit diesem Thema da gemacht wird. Und ich denke, ja, das kann man ja auch von einem Menschen vermittelt bekommen. I won't send roses or hold the door. I won't remember which dress you wore. Ich bin der Meinung, man sollte alleine zurechtkommen. Und alles, was darüber hinausgeht, in Richtung Liebe, als Geschenk empfinden und dankbar empfangen. Aber wenn man nicht alleine zurechtkommt, kann man sich gehackt legen. Was ist denn, wenn der dann nicht mehr kommt oder wenn der jetzt weggeht oder überfahren wird oder keine Ahnung. Was macht man denn dann? Begräbt man sich oder was? Man muss leider, nach meiner Überzeugung, man muss leider klarkommen. Und man ist auch, vielleicht nicht jeder von uns, aber ich glaube, viele, die nicht alleine klarkommen, sind auch unerträgliche Mitmenschen und befrachten ihren Partner auch mit so vielen Erwartungen und so vielen Einforderungen. Aber ich finde es unabhängig von diesen Erlebnissen auch logisch. My heart is too much in control. The lack of romance in my soul will turn you gray, kid. So stay away. kid. Es geht hier absolut um was anderes. Es geht hier um Minderwertigkeitskomplexe, die dadurch gepuffert werden müssen. Es geht, wie Alain und Sylvestre es so schön ausdrücken, um die Unfähigkeit, in Frieden mit sich selbst in einem Raume zu verweilen. Das Problem habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich bin dagegen, sowas mit Liebe zu verwechseln. Dazu ist der Begriff dann doch einfach zu groß und zu besonders und zu wichtig. Dass Tinder für viele eine Plattform ist, wo sie hoffen, den Menschen fürs Leben zu finden, das finde ich zum Totlachen. Weil, wenn es eine riesen Infrastruktur gibt, die nur darauf beruht, dass ein großer Topf da ist, wo ganz viele drin rumschwimmen, dann wird man sehr schnell der Versuchung erliegen zu sagen, ach, dann greife ich doch nochmal in diesen Topf, wenn der Alte anfängt, mich zu nerven. Ich halte es für absoluten Käse. Ständig wird nach dem fehlenden Zweiten gesucht. Es gibt zwar immer mehr Singles und eine ganze Industrie, die da drumherum gewachsen ist, aber auch diese Dienstleister sind hauptsächlich mit Kuppeln beschäftigt. Gerade kinderlose Singlefrauen ab Mitte 30 werden immer noch schräg angesehen, als ob sie niemanden abbekommen hätten. Und reden ständig davon, dass die Menschen die große Liebe finden müssen. Müssen sie das denn wirklich? Liebe funktioniert nur, wenn zwei sich riechen können. Pheromone, Botenstoffe, also pure Biochemie. Psychologen vergleichen den Verliebtheitszustand übrigens mit einer Zwangsneurose. Jedenfalls sind die Prozesse im Gehirn sehr ähnlich. Sorry, aber so ist es nun mal. Wir sind da sehr einfach gestrickt. Naja, Sie meinen also, ich bin eine chemische Formel, eine Geisteskrankheit, eine Strategie zur Arterhaltung. Ja, super. Wollten Sie mich nicht eigentlich aufbauen? Wäre das nicht Ihr eigentlicher Job? Es ist eine weitere Erklärung. Und die ist sicher nicht falsch, um Sie, sagen wir mal, als Phänomen vollständig zu verstehen. Ach ja, und was ich in meiner Praxis immer mehr denke, die Einsamkeit setzt dem Menschen mächtig zu. Ja, klar. Sie fühlen sich eben allein minderwertig, nutzlos. Und dann dieses Stigmata, ja. Männliche Singles werden als Einzelgänger, Muttersöhnchen, Egoisten, Frauen als alte Jungfern oder Karrierezicken bezeichnet. Und ich, ja, die Liebe, ja, werde mit Erwartungen überfrachtet. Es kann doch nichts werden. Haben Sie den Film The Lobster gesehen? Nö. Eine Zukunftsvision. Dort gilt das Diktat des Paares. Singles werden in eine Art Lager gesteckt und müssen innerhalb von 44 Tagen einen Partner finden. Wenn Sie sich während Ihrer Zeit hier nicht verlieben, werden Sie in ein Tier verwandelt. Möchten Sie tanzen? Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Es ist kein Zufall, dass die Zielscheiben die Form einzelner Menschen und nicht die von Paaren haben. Gruselig, oder? Liebe spielt hier, verzeihen Sie, aber es ist so, überhaupt keine Rolle mehr. Die freien Menschen haben nichts vor. Was werden sie am Abend machen? Am nächsten Tag? In der Woche? Und am Wochenende? Schreibt das nicht dieser Sven Hillenkamp über mich? Im Sommer? Weihnachten? Neujahr? Im nächsten Jahr? Sie wissen es nicht. Sie wissen nur, wenn sie nichts wollen, wird nichts passieren. Der Abend wird ein leerer Abend sein. Der Tag ein leerer Tag. Der Sommer ein leerer Sommer. Sie stürzen in ihre Möglichkeiten, weil kein Müssen Raum und Zeit füllt. Eine Gegengravitation erzeugt. Für die Menschen ist die sexuelle Freiheit auch deshalb ein Zwang zum Sex, weil sie nichts anderes mehr zu tun haben, nichts anderes mehr müssen. Sex ist heute der Wartesaal der Liebe. Die Menschen finden keine Gesuchten mehr, nur noch andere Suchende. Sex ist der Wartesaal der Liebe. Mann, Mann, Mann. Ja, klingt jetzt alles nicht nach einer rosigen Zukunft für Sie. Aber es gibt Hoffnung. Elisa, 15 Jahre alt. Am Anfang war die Liebe. Ich hatte schon einen Freund, aber es war nicht sonderlich lange. Es ist ein Monat in etwa gewesen. Es ist jetzt relativ frisch getrennt. Ja, es war einfach so, irgendwie, ich hatte nicht so dieses Gefühl von, ich vermisse die Person so unglaublich doll und ich freue mich jetzt so sehr, sie zu sehen und es fehlt mir, wenn die Person nicht da ist und so, sondern einfach, ich weiß nicht genau, ich habe nicht wirklich viel gespürt in dem Sinne. Also wir waren ja so gesehen dann in der gleichen Freundesgruppe, sage ich mal, und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Das war am Abend waren wir noch schwimmen und dann haben wir später da noch gesessen und dann war mir kalt und ihm auch und sind wir zurückgegangen. Nee, dann sind wir zurück zum Wohnwagen gegangen und dann waren wir da und haben uns noch unterhalten und so. Ja, das war mein erster Kuss. Ich habe nicht so viel zum Vergleichen, aber es war schon cool irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie sich das hätte anfühlen können, deswegen weiß ich nicht genau, ob es cool war. Enttäuscht war ich nicht, aber ich war auch nicht überrascht im positiven Sinne. Ich war in der Grundschule mal verliebt, aber das war eher ein bisschen anders. Es ist halt so dieses, wenn du in der Grundschule jemanden toll findest so und dann danach zueinander immer sagt, dass man doof ist und so halt so. Und dann war ich später auf dem Gymnasium immer mal wieder so in Leute verliebt, aber halt so, dass man denkt, dass die toll sind und dass man gerne was mit ihnen zu tun hätte, aber leider nicht hat. Ach, ich weiß es nicht, es war irgendwie auch schön, so diese Schwärmerei. Ich finde, es ist eigentlich so ein schönes Gefühl, wenn man für jemanden schwärmt. Ich finde, es ist so schön, so ein Gefühl empfinden zu können. Die meisten hatten schon Freunde. Also ich würde sagen, dass ich im Verhältnis eher spät dran bin. Also es ist schon so, dass die meisten schon relativ früh Freunde hatten, auch schon relativ früh den ersten Kuss und so hatten. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich als Statussymbol oder so einen Freund brauche oder so. Und ich denke, wenn ich jetzt einen Freund haben soll, dann habe ich einen Freund. Ich lasse das eher so auf mich zukommen. Ich habe nicht so das Gefühl, ich muss jetzt einen Freund haben. Aber ich würde nicht sagen, dass unsere Generation so komplett auf alles scheißt und so. Ich glaube schon, dass viele sich auch viel Gedanken machen und viel überlegen und dass es dann doch irgendwie eine größere Sache ist, verliebt zu sein, als das so dargestellt wird. Aber dass viele das trotzdem so ein bisschen verstecken wollen. Liebe muss halt so bedingungslos sein, wenn sie wirklich so echt ist. Und das finde ich halt, wenn man jemand so sehr liebt, dass man auch die Fehler mag, so. Dass man nicht genervt von der Person ist, also nicht genervt, aber dass man nicht eingeschränkt wird davon oder dass man dadurch eine Person nicht weniger mag. Wir trafen uns um 7 und es waren 6 Stunden und in diesen Stunden 3 Orgasmen, 2 Eisbecher, 8 Gläser Wein, 2 Büchsen Fanta, 3 Döner, 2-mal Fritten, 1-mal Rot-Weiß. Und nach dieser Nacht waren es so viele SMS wie Döner, die ich tippte, auf die ich 0 Antwort erhielt. Wissenswert dabei und unerwartet poetisch im Abgang, inniglich tippt sich honiglich mit Worterkennung. Ja, also meine Eltern sind getrennt, waren aber nie verheiratet und sind getrennt, seitdem ich 3 bin. Es hat mich auf jeden Fall geprägt, dass sie sich getrennt haben und so, aber ich glaube im guten wie im schlechten Sinne, weil ich glaube, als ich kleiner war, war ich ganz lange traurig darüber, dass meine Eltern getrennt sind und habe dann irgendwann gesagt zu den anderen, ja, ihr habt aber nur eine Welt und ich habe 2, so. Und für mich ist es einfach so mittlerweile, dass ich 2 verschiedene Welten wirklich habe. Mit meinem Vater ist es einfach ein ganz, ganz anderer Blues als mit meiner Mutter. Und es ist total schön und angenehm. Und ich glaube aber auch, dass man dadurch so von Beziehungen ein anderes Bild hat. Und dass es anders ist, so wie man auch Beziehungen eingeht und wie man sich in Beziehungen verhält. Ich glaube, man hat da so ein bisschen ein kaputteres Bild von. Weil Kinder haben ja immer ein Bild von einer Beziehung, wie halt die Eltern sind. Und ich glaube, dass Leute, die noch Eltern haben, die noch zusammen sind, ein heileres Bild von Beziehung haben. Ich möchte nicht, glaube ich, Kinder haben und mich dann von meinem Partner trennen. Ich glaube, dass es auch irgendwie traurig einfach auch für die Kinder ist. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich mit einem Musiker oder Künstler zusammen. Irgendwie sowas in der Art, der auch frei sein will. Also ich stelle mir vor, dass man nicht an die Norm gebunden ist. Da hoffe ich, dass ich jemanden finde, der das so genauso sieht, dass man so zusammen frei sein kann. Also es sind ja sehr viele Menschen auf dieser Welt, aber ich denke, man muss schon suchen, um die richtigen Leute zu finden. Es ist schon schwer und gerade weil so viel halt offen steht, aber andererseits ist es natürlich auch total toll, dass so viel offen steht und dass man so viele Möglichkeiten hat und dass man dann einfach sich da irgendwie seinen Weg raussuchen kann. Und der Weg kann ja auch ganz viele Abzweigungen haben. Man kann ja auch schöne Umwege gehen. Und ich denke, dass man durch die vielen Möglichkeiten, die man hat, auch mehr Freiraum hat und dass man dadurch auch seinen Weg irgendwie individueller gestalten kann. Ja, ich bin schon optimistisch. Also ich denke auch, dass alles irgendwie so kommen wird, wie es halt irgendwie kommen soll. Und ich glaube auch, dass irgendwo noch irgendwas noch da ist, was so für mich da sein soll. Und ich glaube schon, dass irgendwie mein Leben gut wird. Also wäre auch, glaube ich, traurig, wenn ich. Schön, oder? Diese Zuversicht. Ich meine, die meisten Menschen haben Angst vor mir. Denn man kann mich verraten und ich verursache Schmerzen. Deshalb verleugnen mich viele. Wir frieren. Wir spielen Theater. Wir kriegen Kinder. Wir leben hier. Wir mögen Musik. Wir sprechen die Sprache der Verrückten. Wir waren schon immer hier. Wir kaufen bei IKEA. Wir fahren ins Blaue. Wir ernten Äpfel. Wir planen nie. Wir kaufen Nestle. Wir sind mega froh. Ich jedenfalls bin überzeugt, dass die Menschheit noch lange an sie glaubt. Wir sind Chai. Wir heiraten nochmal. Und kriegen weitere Kinder. Wir besitzen nichts. Wir lassen uns scheiden. Wir heiraten wieder. Wir werden wer. Wir sind schon fertig. Wir sehen auf unsere Hände. Wir schreiben. Wir lesen. Wir sind wie wir ohne Unterlass. Hat keiner gesagt, wie von hier ab zu verfahren. Haben einfach irgendwo angesetzt. Abwarten, was kommt? Die meisten haben für das Schicksal gar keine Zeit. Das ist doch das Problem. Dafür ist die Panik zu groß. Dass die Lebenszeit nicht ausreicht für alle Pläne. Die Lebens- und Liebesgeschwindigkeit hat zugenommen. Ja, und jeder hat Angst, dass die Karawane vorbeizieht und man am Ende alleine zurückbleibt. Meine Liebe, ich möchte Ihnen jetzt mal was sagen. Oha. Sie halten als Einzige die Welt in Ihrem Inneren zusammen. Sie sind der Motor, der Antrieb jedes Einzelnen. Wenn Sie jetzt aufgeben, ist alles verloren. Jetzt hören Sie mal auf, Sie machen mich ganz verlegen. Nein, Sie sind zu mir gekommen, weil Sie denken, langsam zu verschwinden. Glauben Sie an sich. Beschützen Sie uns. Ja, das klingt irgendwie, als müsste ich erstmal das komplette kapitalistische System inklusive Konsumdenken umstürzen. Das ist mir ehrlich gesagt eine Nummer zu groß. Es würde schon reichen, die Menschen wieder stärker von sich zu überzeugen. Überlassen Sie Ihren Gegenspielern nicht das Feld. Ja, dem Hass, der Angst, der Wut, ja, meinetwegen auch dem Konsum. Jammern Sie nicht, sondern gehen Sie unter Menschen. Sie haben eine Aufgabe. Die Rettung der Welt, oder was? Ich bin doch nicht Wonder Woman. Obwohl, das Wunder der Liebe? Gott, wie kitschig. Ja, okay, ich werde es versuchen. Sagen Sie mal, sollen wir vielleicht wir beide mal was essen gehen? Warenhaus Liebe. Da kommt noch was Besseres. Feature von Elise Lanschek. Mit Gedichten von Nora Gomringer und Judith Holzer. Es sprachen Anne Müller, Hans Löw, Beate Rüsop und Mirko Kreibig. Technische Realisation Tobias Falke und Angelika Körper. Regie Martin Zülker. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.